16. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Zum Weihnachten von Theodor Storm mit Märchen. Mädchen, in die Kinderschuhe tritt noch einmal mir behend. Folg mir durch des Abends Ruhe, wo der dunkle Taxus brennt. Engel knien an der Schwelle, hütend bei dem frommen Schein. Von den Lippen klingt es helle, nur die Kindlein gehen ein. Doch du schaust mich an verwundert, sprichst, vertreten sind die Schuh, unter altvergessenem Plunder liegt die Puppe in der Truh. Horch nur auf, die alten Märchen ziehen dich in die alte Pracht. Wie im Zauberwald das Pärchen schwatzen wir die ganze Nacht. Von Schneewittchen bei den Zwergen, wo sie lebte unerkannt und war hinter ihren Bergen doch die schönst im ganzen Land. Von Hans Bärlein, der im Streite einen Riesenritter schlug, der die Königstochter freite, endlich gar die Krone trug. Von dem Dichter auch daheime, der ein Mädchen, groß und schlank, durch die Zauberkraft der Reime rückwärts in die Kindheit sang. Ende von Zum Weihnachten von Theodor Storm. Gelesen von Hokuspokus.